Lektion 10 A2a Guten Morgen zusammen. Alles soweit in Ordnung oder liegt etwas Dringliches an? Frau Sammer hat sich heute Nacht ihren Zugang gezogen. Braucht sie überhaupt noch einen? Wegen der Antibiose, denke ich schon. Okay, dann richten Sie mir doch bitte alles. Und es wäre mir ganz lieb, wenn jemand von euch mitkäme. Dann komme ich mit. Da können wir danach zu Herrn Brandt. Der ZVK ist nicht mehr durchgängig. Da wäre ich Ihnen dankbar, wenn Sie mal draufschauen. Er sollte doch extra kontinuierlich Flüssigkeit über den ZVK bekommen. Hat er ja auch. Vielleicht ist er ja abgeknickt. Ist unsere PJlerin nicht da? Die Steffi ist heute Morgen mit in der Endoskopie und begleitet den Herrn Zumblatt. Sie ist sehr engagiert. Sollten Sie auch mal sagen. Ja, mach ich. Was gibt es sonst noch? Frau Schachtow soll heute zur Physio und würde gern ihren DK loswerden. Ich meine auch, dass sie ihn nicht mehr braucht. Das ist gut. Ich sehe auch keinen Grund, den Blasenkatheter weiterliegen zu lassen. Dann würde ich ihn gleich entfernen. Und Sie wollten wegen Ihrer Sehstörungen noch ein Augenkonsil anfordern. Stimmt. Legen Sie mir den Schein doch bitte hin. Schwester Maria, wo sind denn die Aufkleber von Frau Schachtow? Lieber Sascha, ganz vorne, direkt hinter den Anforderungsscheinen. Hier bitte, Augen auf. Wer versteckt die auch hinter den ganzen Scheinen? Dann müssen wir noch über Frau Minter reden. Sie hat den dritten Tag keinen Stuhlgang. Hier ist das EKG von gestern. Können Sie da mal drüber schauen? Hat das der Diensthabende nicht gemacht? Das Kalium ist immer noch nicht angestiegen. Dann erhöhen wir die Dosierung und Sie bekommen zusätzlich noch mittags eine Brausetablette. Schaut doch bitte mal nach, ob wir noch ein Vor-EKG von Frau Minter haben. Der Sohn von Frau Stingel hat vorhin angerufen. Er kommt gegen 13 Uhr. Er hätte auch eine Patientenverfügung dabei. Das wird wohl etwas länger dauern. Dann müsst ihr mir bitte den Rücken ein wenig freihalten. Na gut, dann mal los. Frau Sammer Zugang, ZVK-Kontrolle, Frau Minter anschauen. Ich bereite die Konsilscheine und so weiter vor. Und dann gehen wir die restlichen Befunde durch.